Elftes Kapitel. Was ich in der Apfeltonne hörte. Gott bewahre. Flint war Captain, ich war Schiemann, trotz meinem Holzbein. Von derselben Breitseite, die mir mein Bein wegriss, verlor der alte Pew seine Gucker. Der Doktor, der mich amputierte, war ein großartiger Arzt, auf Hochschulen gewesen und alles, was man haben wollte. Latein eimerweise und was nicht alles. Aber er wurde gehängt wie ein Hund und an der Sonne getrocknet wie die übrigen in Corso Castle. Es waren Roberts seine Leute, die da baumelten, und das kam davon, dass sie den Namen von ihren Schiffen änderten. Royal Fortune und so weiter. Nee, nee. Wie ein Schiff mal getauft ist, so lasst's weiter heißen, das sag ich. So war's mit der Cassandra, die uns alle heil und gesund von Malabar nach Hause brachte, als England den Vizekönig von Indien gefangen hatte. So war's mit dem alten Walross, Flints altem Schiff. Das sah ich ganz schlipperig von rotem Blut und mit Gold beladen bis zum Sinken. Ah, rief eine andere Stimme, offenbar voll von Bewunderung. Ich erkannte den jüngsten Matrosen, den wir an Bord hatten. Ah, das war doch der großartigste Kerl von allen, der Flint. Na, Davis war auch ein Mann, das will ich meinen, sagte Silver. Ich bin allerdings niemals mit ihm gefahren. Ich war erst bei England und dann bei Flint. Und damit ist meine Geschichte aus und nun bin ich hier auf meine eigene Rechnung, sozusagen. 900 Pfund legte ich auf die Kante, die verdiente ich unter England. Und dann 2000, das war mein Anteil, als ich bei Flint war. Das ist gar nicht so schlecht für einen Mann vor Mast. Und sie liegen alle sicher in der Bank. Dass man Geld verdient, tut's noch nicht allein. Man muss es auch zu sparen wissen. Glaub mir das. Wo Englands Leute jetzt sind? Das weiß ich nicht. Wo Flints Leute? Na, die meisten von ihm sind hier an Bord und sind froh, dass sie ihr Futter haben. Mancher von ihnen hat vorher betteln müssen. Der alte Pew, der seine Augen verloren hatte, der gab 1200 Pfund in einem Jahr aus, wie ein Lord im Parlament. Hätte sich was schämen sollen. Wo er jetzt ist? Nun, tot ist er und unter der Erde. Aber die letzten 2 Jahre vor seinem Tode, Gott verdamm ich, da hat der Mann gehungert. Er bettelte und stahl und schnitt Kehlen ab. Und bei all dem hat er gehungert, Gott verdamm ich. Tja, viel Gutes kommt schließlich nicht dabei heraus, sagte der junge Matrose. Für Dummköpfe allerdings nicht, darauf kannst du dich verlassen. Nicht bloß nicht viel, sondern gar nichts, sagte Silver. Aber nun hör mal, jung bist du ja freilich, aber du bist helle wie ein Dreierlicht. Das sah ich, als ich dich zum ersten Mal zu sehen kriegte, und darum will ich zu dir reden wie zu einem Mann. Man kann sich vorstellen, was ich dabei fühlte, als ich den fürchterlichen alten Schurken zu einem anderen genau dieselben schmeichelhaften Worte sagen hörte, mit denen er mich angeredet hatte. Ich glaube, wäre ich dazu imstande gewesen, ich hätte ihn auf der Stelle durch die Apfeltonne hindurch getötet. Mittlerweile sprach er weiter, ohne eine Ahnung zu haben, dass ein Mensch ihm zuhörte. Mit den Gentlemen des Glücks ist es so. Sie haben ein hartes Leben und riskieren den Strick, aber sie essen und trinken wie Kampfhähne. Und wenn eine Kreuzfahrt zu Ende ist, na, dann haben sie Hunderte von Pfunden Sterling in ihrer Tasche statt ein paar hundert Pfennigen. Ja, das meiste geht für Rum drauf und lustiges Leben, und dann gehen sie wieder zur See und haben bloß das Hemd auf dem Leibe. Aber das ist nicht meine Art. Ich lege alles auf die Kante, ein bisschen hierhin, ein bisschen dahin und ja nicht zu viel auf eine Stelle, damit's keinen Verdacht gibt. Ich habe meine 50 Jahre auf dem Buckel, verstehst du? Sobald ich von dieser Fahrt zurück bin, spiele ich den feinen Mann und bleibe einer. Ist auch höchste Zeit, meinst du? Ja, ja. Aber ich habe die ganze Zeit gut gelebt, habe mir niemals etwas abgehen lassen, was mein Herz begehrte und habe alle meine Lebtage sanft geschlafen und lecker gegessen, außer wenn ich auf See war. Und? Wie fing ich an? Vor dem Mast, genau wie du. Nun ja, sagte der andere, aber alle die anderen haben doch jetzt kein Geld mehr, nicht wahr? Und wo ist dein Geld? Du darfst dich doch in Bristol nachher nicht mehr sehen lassen. Was glaubst du wohl, wo mein Geld ist? Fragte Silver höhnisch. In Bristol, bei Banken und sonst wo, antwortete sein Kamerad. Da war es, sagte der Koch. Da war es, als wir den Anker lichteten. Aber jetzt hat meine alte Dern das Ganze. Und das Fernrohr ist verkauft. Wirtschaft und Ausrüstung und Kundschaft und die alte Dern ist schon unterwegs und weiß, wo sie mich trifft. Ich würde ja sagen, wo das ist, denn ich traue dir, aber es würde die anderen Kameraden eifersüchtig machen.